Grüß Gott, Kinder. Wer die Pumuckl-Geschichten immer gehört hat, der weiß, dass der kleine Kobold nun schon über 10 Jahre bei Meister Eder lebt. Diejenigen, die die ersten Geschichten damals miterlebt haben, sind jetzt also schon junge Damen und Herren. Genauso wie Meister Eders Nichte Bärbel. Die war gerade 6 Jahre alt, als ihr der Meister Eder das erste Mal von seinem Pumuckl erzählte. Und jetzt ist sie 16. Tja, hübsch ist sie geworden und sehr, sehr selbstständig. Sie lebt zwar immer noch bei ihren Eltern am Rande einer Kleinstadt, aber neulich hat sie den Meister Eder, ihren Onkel Franz, also angerufen. Ja, grüß dich, Onkel. Ich bin's, die Bärbel. Bärbel? Ja, sowas. Das ist ja nett, dass du mal was hören lässt. Hoffentlich hast du keine schlechten Nachrichten. Nein. Was ist, seid ihr alle gesund? Ja, freilich sind wir alle gesund. Das ist recht. Viele Grüße von der Mutti soll ich da sagen. Ah, danke schön. Du, und ich hätte eine große Bitte. Ah, bitte? Franz. Ja, was denn? Raus damit. Ja, weißt, meine Klavierlehrerin, die hat mir eine Karte für übermorgen in die Oper geschenkt. Ah, da schau her. Weil sie nämlich selber nicht in die Stadt fahren kann. Ah, in die Stadt, super. Hier? Ja, stell dir vor, die Zauberflöte. Oh. Die Mutti erlaubt sogar, dass ich nach München fahre. Ja, sowas. Ja. Aber was ist halt mit dem Übernachten? Mit dem Übernachten? Haha, ich verstehe dich. Und ja. Da möchtest du wahrscheinlich bei mir übernachten. Ja, Onkel Franz, ich mache da auch bestimmt keine Arbeit. Ich kann mich ja auf die Couch legen. Meinst? Ja, ich kann ja sogar meinen Schlafsack. Ja, freilich. Was, ich hab einen fürs Zelten. Ach okay, das ist doch nicht notwendig. Am Ende schlagst du nur ein Zelt in meiner Werkstatt auf. Komm, Bärbel, brauchst nichts mitbringen. Ich freue mich, wenn ich dich endlich einmal wiedersehe. Zuletzt, wie ich dich gesehen hab, da warst du nur so klein, da bist du mir grob bis zum Bauch gegangen. Ja. Inzwischen geht er bestimmt bis zur Nase, Onkel. Meinst? Ja, wenn ich da nicht überhaupt schon über den Kopf gewachsen bin. Geh, schneid ab. Wann kommst du denn übermorgen an? Soll ich dich vom Zug abholen oder findest du von allein her? Ja, freilich finde ich zu dir hin. Ja? Und wenn nicht, es gibt ja immer noch Taxis. Zu vornehm gibt's die junge Dame. Also, wann kommst du denn nachher? Nach dem Mittagessen, so um 2 rum. Um 2 rum? Nachmittag möchte ich noch in die Stadt gehen und so? Schaufenster anschauen und was besorgen und so. Also dann, gut, ich freue mich, Bärbel, wenn ich dich wiedersehe. Ja, ich mich auch. Also bis bald, Onkel. Tschüss. Tschüss, Bärbel. Tschüss. Klingt schon viel schmissiger, als wir auf Wiedersehen. Aber halb preisig. Ah, da wäre ich mich jetzt schon ein bisschen auf moderne Jugend umstellen müssen. Hat mein Ohr recht gehört? Will bei uns jemand übernachten? Ja, dein Ohr hat recht gehört. Die Bärbel kommt. Die kleine Bärbel? Ja. Die mit den schönen blonden Haaren, die so geweint hat, weil sie mich unbedingt sehen wollte. Ja, kommt. Ja, genau, die. Ja. Und erinnerst dich noch? Mal waren wir bei der Bärbel an Ostern. Ja, und, ja, und der dumme Osterhase, der ist nicht gekommen, aber der Pumuckl ist dafür gekommen. Ja. Und, oh ja, ja, die Bärbel ist ein sehr liebes Kind und ich erlaube, dass sie übernachtet. Aber ein kleines Kind ist die Bärbel fein nimmer. Nimmer. Das darfst du dir nicht vorstellen. Die ist jetzt schon fast erwachsen. Ja, das ist eine dumme Angewohnheit von den Menschen, ja, zu wachsen. Ja, also, ja. Stell dir vor, ich wäre auch immer und immer und immer und immer gewachsen und wäre jetzt ein Riesenkobold und du müsstest mir ein neues Bett schreinern, so groß wie fast die ganze Werkstatt. Nein. Wenn ich dir auf die Schulter hüpfe, dann stoße ich mit dem Kopf gleich an der Decke an und die Decke, die zerbricht. Ja, dann, und ich ging auch in die Knie unter deinem Gewicht. Ja. Na, das ist schon gut, dass du nicht wachst. Ja, sehr gut, weißt sogar. Weißt du, wir hätten ja dann überhaupt keinen Platz, wenn ich wachsen würde. Freilich. Du müsstest die Säge in den Hof stellen, damit ich meine große, große Schaukel in die Werkstatt hängen könnte. Ja, und ja, wenn ich mit der großen Schiffsschaukel schiffsschaukeln würde, dann müsste die Wand da weg, weil ich ja sonst anstoße. Ja, mei, hab mir ein Massel, dass du nicht wachsen kannst, gell? Ja, hoffentlich. Hm. Hoffentlich braucht die Bärbel keine Schiffsschaukel. Hoffen wir's. Ja, hoffen ich freue mich jedenfalls, dass es kommt. Ich freue mich eigentlich auch. Nachher darfst du es auch nicht tratzen, gell? Und ihr alles verstecken und so, weißt schon. Bei so einer jungen Dame, da muss dein Kavalier sein, Pumuckl. Was muss ich sein? Ein Klavier? Nein, ein Kavalier. Und wie wird man so ein Kavalier? Ja, ganz einfach. Durch Höflichkeit und durch Rücksicht. Du darfst die Bärbel nicht durch irgendwas erschrecken, zum Beispiel, dass dir was runterwirfst und halt so deine alten Späße treibst, gell? Merk dir, man tut nichts, was einer jungen Dame nicht gefällt. Ja, aber... Nachher ist man ein Kavalier. Ja, aber wenn ihr aber Koboldsspäße gefallen, was ist man denn dann? Ja, mei, dann... Dann muss man kein Klalalier sein, sondern ein Kalapumuckl. Jawohl, und weißt du, ich werde der feinste Kalapumuckl der Welt sein. Naja, vielleicht versteht Bärbel einen Spaß. Schließlich ist sie ja jung und mit mir nah verwandt nebenbei. Der Meister Eder und sein Pumuckl haben sich wirklich auf die Bärbel gefreut. Die Bärbel hat sich natürlich auch auf ihren Onkel gefreut und auf die Großstadt und auf die Oper. Und so war das Wiedersehen sehr herzlich. Und als Onkel und Nichte am Kaffeetisch saßen, gab's viel zu erzählen. Und der Pumuckl hörte brav zu. Ab und zu verschwand ein ganz kleines Stück Kuchen, mal von Bärbels, mal vom Meister Eders Teller, aber das merkte keiner. Mei, bei dir ist eigentlich noch alles so, wie ich es in Erinnerung hab. Irgendwie ist das schön gemütlich, altmodisch. Ja, findst. Und nicht einmal einen Fernseher hast. Nein, den hab ich nicht. Aber dass dir nicht langweilig wird abends. Immer so allein, ich weiß nicht. Ich bin da überhaupt nicht allein. Ich hab mehr Gesellschaft, als man manchmal lieb ist. Wieso? Kommen so viele Kunden zu dir? Nein, nicht Kunden. Ich meine, untertags schon, aber abends... also abends... Jetzt kommt's auf. Was kommt auf? Wie verbringst du deine Abende so? Ach so, meinst du? Ja, du wirst doch nicht... Onkel was? Franz, du, wenn du auf deine alten Tag noch heiratst, dann haut's für die ganze Familie um. Ja, mei. Nein, mein Lieber, da besteht keine Gefahr. Nein, ja, gar nicht. Wer leistet dann nachher Gesellschaft? Gell? Geht, das ist neugierig. Ja, du bist neugierig. Mutti sagt auch oft. Was sagt's? Wissen möchte, wie der Franz das allein sei bloß aushalt. Ja, mei. Bärbel, erinnerst du dich eigentlich noch an Pumuckl? Ja, freilich, Onkel Franz. Und ob ich mich an den erinnere? Ja? Das hat mir doch so einen tiefen Eindruck gemacht. So? Das war überhaupt die schönste Geschichte, die mir als Kind erzählt worden ist. Na. Du wirst lachen, aber ich habe für ein bisschen geglaubt, dass es den Pumuckl echt gibt. Du, da lache ich gar nicht. Ich glaube nämlich heute noch, dass es ihn gibt. Du, ich weiß sogar noch, dass der Kobold sichtbar wird, wenn er an was pappen bleibt. Ja, stimmt. Mein, ein ganzes Tum Alleskleber habe ich rumgeschmiert, damit er sichtbar wird. Also als Kind ist man schon ganz schön dumm. Ach, da ist doch gar nichts Dummes dran. Wenn der Pumuckl an deinem Papp hängen geblieben wäre, dann hättest du ihn wirklich sehen können. Ja? Er ist ja nicht hängen geblieben, Onkel Franz. Ja, du kannst es ja nochmal probieren. Nein, die Zeiten sind vorbei, wo man mir solche Bären aufbinden kann. Weißt, für deinen Pumuckl bin ich schon ein bisschen zu groß. Ja. Aber du willst mich ja mit deinem Märchen bloß von der interessanten Frage abhalten. Wieso? Was du mit deinen Abenden so machst. Ach wo, gar nicht will ich dich abhalten. Ich hab dir ja schon die Antwort gegeben. Der Pumuckl leist mir Gesellschaft. Jawohl, der ist unterhaltsamer als sämtliche Fernsehstickerln. Ist schon gut, Onkel Franz, hab schon verstanden. Gell? Ich bin jetzt neugierig, gell? Recht hast. Reden wir von was anderem. Ja, eigentlich schaut, Bärbel, dass du mir dem Pumuckl nicht glaubst. Da wäre mal ganz lustig gewesen, wenn ich mit jemand hätte vernünftig drüber reden können. Ein Pumuckl hätte's auch gefreut. Der mag dich nämlich. Onkel Franz, treib deine Späße nicht zu weit. Na. Also ich hör schon auf, Bärbel. Magst du eine Tasse Kaffee? Na, danke schön, Onkel Franz. Ich muss mir jetzt eh auf Zug machen. Ja? Ich möchte noch so viel erledigen in der Stadt. Weißt, wenn ich schon mal da bin, verstehst du mich schon. Ja, freilich. Geh mir zu, Bärbel. Der Pumuckl hat natürlich das ganze Gespräch mit angehört. Als die Bärbel weggegangen war, ist er recht nachdenklich auf der Tischkante gesessen und hat gesagt... Also das verstehe ich nicht. Was denn? Wieso kann man für den Pumuckl zu groß sein? Die Bärbel ist doch viel kleiner als du und du bist auch nicht zu groß für mich. Die Bärbel hat nicht richtig die Größe gemeint, sondern sie meint halt, sie wäre zu alt, um am Märchen zu glauben. Ja, ich bin doch kein Märchen. Ich bin doch ein Pumuckl. Aber das war's doch jetzt durch alle die Jahre durch. Die Leute halten einen Kobold, der sichtbar ist, eben für ein Märchen. Da kannst du nichts machen. Doch, da kann ich schon was machen. Nein. Da kann ich sogar eine ganze Menge machen. So. Was denn? Da kann ich auch. Oh, das wollen wir doch sehen, ob ich nicht doch ein Nichtmärchen aus mir machen kann. Aber geh. Da werde ich. Was werde ich jetzt da gleich? Also weißt du, da werde ich. Du wirst deine alten Späße machen und alles Mögliche verstecken und runterschmeißen. Ja, das und sind noch. Alte Späße, aber immer wieder schöne Späße. Okay, lass sein. Wenn ich aber den Spaß nicht als Spaß. Sondern als Ernst mache, dann ist es kein alter Spaß, sondern ein neuer Ernst. Ob alter Spaß oder neuer Ernst, es kommt ja doch nichts anderes dabei raus, als dass die Bärbel mich für narrisch hält. Und wenn dabei herauskommt, dass ihr euch also vernünftig über Kobolde unterhalten können? Ah, nein. Ich unterhalte mich lieber mit dir unvernünftig, Pumuckl. Ja. Das ist lustiger und kostet mich weniger Nerven. Ja, und meine Nerven? Was ist mit denen? Mich kostet es 7 und 18 Nerven, wenn die Bärbel glaubt, dass sie zu groß und du zu alt und ich zu märchig bin. Okay, das kann doch dir wurscht sein. Es kann mir, aber es ist mir nicht wurscht. Und drum zeige ich ihr, was ich bin. Die wird sich wundern. Ach, ho, ho. Ja. Hoffentlich ist sie nicht auch noch zum Wundern zu groß. Der Pumuckl musste ziemlich lange warten, bis er diesen Vorsatz ausführen konnte. Denn die Bärbel blieb den ganzen Nachmittag in der Stadt und kam so spät nach Hause, dass der Meister Eder schon anfing, sich Sorgen zu machen. Die Zeit bis zum Theaterbeginn wurde so knapp, dass die Bärbel nicht mal zwischendurch richtig Abendessen konnte. Komm, iss wenigstens nebenbei was. Eine Oper dauert lang. Da knurrt ja nachher dein Magen lauter wie so ein Orchester. Ja, ich esse schon was. Also. Aber zuerst muss ich mich fertig herrichten. Okay. Schau her, die Schuhe, sind die nicht klasse? Ja, schön sind's. Ganz genau das gleiche Grün wie das Muster auf meinem Kleid. Mhm, ja, sehr klasse. Du, ich hab mir auch einen grünen Lidschatten gekauft. Was? Das sieht sicher toll aus. Ein Lidschatten? Okay, das brauchst du doch nicht. Was, Gläschen? Halt mir mal bitte schön ein bisschen den Spiegel, damit... Ja, tun her. Du, wo ist denn mein Kamm? Den habe ich doch gerade dahergelegt. Ja, dann wird er schon irgendwo unterm Schrank gelandet sein. Ach, wo, wie soll er denn unterm Schrank kommen? Schau mal. Die müssen wir doch suchen. Auwe, jetzt geht's schon los. Komm, den Kamm da, schau her. Aber ich brauche doch einen Stiel. Was? Mit deinem kriege ich doch meine Frisur nie hin. Jetzt komm, tu nicht lang rum. Du musst spätestens in einer Viertelstunde weggehen. Ich krieg ja meine Frisur auch mit meinem Kamm hin, nimmer halt. Das glaube ich gern bei deinen 5 Haaren. Ja, 5 Haare. Himmel, wo ist denn der Kamm jetzt und wo ist jetzt der Lidschatten? Das habe ich doch gerade vorhin ausgepackt und neben meine Taschen dahin gelegt. Pumuckl, komm, gib das Zeug her. Der Bärbel pressiert's, sonst kommt er zu spät ins Theater. Du mit deinem Pumuckl, Onkel Franz. Hast du das Schachtel vielleicht irgendwo hingelegt, Onkel? Was für Schachtel? Ja, denk doch nach, ich komme ja sonst spät. Ach, nachher tust du halt den Lidschatten nicht hin. Bist eh schöner, wenn du dich nicht so anmalst. Ich will ihn aber hintun zum Kuckuck. Pumuckl, komm! Hör jetzt bitte schon mit deinem Pumuckl auf. Das macht mich nämlich noch ganz narrisch. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, Bärbel, sag was Nettes zum Pumuckl und du findest alles wieder. Spiel mich doch nicht so an, für was heilst mich denn? Aber geh. Der Kamm, der muss doch irgendwo da sein und der Lidschatten kann doch auch nicht weg sein. Ja. Ich weiß ganz genau, dass... ich muss doch weggehen und bin nicht frisiert und nicht... Kreislich schau ich aus. Ach wo, nett schaust du aus, sehr nett sogar. Viel wichtiger ist, dass du deine Theaterkarten noch hast. Schau lieber gleich nach. Ich kenne nämlich den Pumuckl. Ich kann das Wort Pumuckl jetzt nicht mehr hören. Warum sollen die Theaterkarten nicht da sein? Die habe ich nämlich gerade vorher im Geldbeutel reingesteckt. Mensch, wo ist denn jetzt mein Geldbeutel? Schau, der Pumuckl möchte ja nur beweisen, dass er nicht bloß eine Erfindung von mir ist. Du bist einfach kindisch mit deinem Pumuckl. Aber Bärbel... Ich bin kein Säugling, den der andere mit so einem Schmarrn kommen kannst. Du, Bärbel... Ich muss gehen und hab für den Unsinn jetzt einfach keine Zeit mehr. Du, den Ton mag ich gar nicht. Schmarrn, Unsinn, das verbitte ich mir. Ja, ist doch wahr. Statt dass du mir suchen hilfst, redst alleweil von dem kindischen Pumuckl. Wäre uralter Opa. Aber jetzt sag ich dir... Am Ende hast du mein Geldbeutel versteckt. Ich? Nur damit du mit deiner Pumuckl-Spinnerei recht kriegst. So was Dumms. Du, so kannst mit jemand anderem reden, aber nicht mit mir. Ah. Wenn du mich bloß für einen blöden Opa hältst, dann habe ich gar keinen Grund, dir beim Suchen von deinem Zeug zu helfen. Wenn du auf dein Geldbeutel nicht aufpassen, dann kommt doch von mir auch spät. Ah. Pumuckl, komm, wir gehen in die Werkstatt runter. Lass mir Bärbel suchen, bis es blau wird. Einen Ton hat die heutige Jugend an sich, nein. Ich habe den Geldbeutel nur unter die Zeitung geschoben und jetzt seid ihr böse aufeinander. Dabei wollte ich doch nur, dass die Bärbel mich wieder so lieb hat wie damals. Und man kann doch nur jemand lieb haben, den es gibt, oder? Ganz wurscht, ob die Bärbel glaubt, dass es dich gibt oder nicht. Ihr Ton war einfach ungezogen. Soll ich nachsehen, ob die Bärbel alles unter der Zeitung findet? Das heißt, weißt du, den komischen grünen Schatten, der ganz bestimmt kein bisschen Schatten, sondern bloß Farbe ist, den habe ich ein bisschen in den Papierkorb fallen lassen. Eigentlich habe ich es ja gleich gesagt, dass das ein Schmarrn ist, wenn du mit deiner alten Versteckerei anfängst. Den Ton mag ich auch gar nicht. Schmarrn verbitte ich mir auch, jawohl. Also Pumuckl, lass das Verstecken sein. Morgen fahrt Bärbel wieder weg. Aha. Jetzt ist es weggegangen. werde also die Theaterkarten schon gefunden haben. Wenn sie gleich ein Taxi kriegt, kommt schon noch zurecht. Oh, ich muss jetzt direkt einen Schnaps trinken, so habe ich mich aufgeregt. Da sieht man sich alle heiligen Zeiten einmal mit seiner einzigen Verwandten und dann streiten wir. Aber ich wollte bestimmt nicht, dass ihr streitet, sondern dass wir richtige Verwandte sind, wo ich doch auch keine einzigen Verwandten habe. Und eine Nichte habe ich auch nicht. Und überhaupt, ich bin kein Unsinn. Na ich ja. Bin der Pumuckl. Jetzt fangen nicht zwei an. Schließlich ist ja auch nichts Neues, dass keiner glaubt, dass die gibt. Es war ja blöd von mir, dass ich mir ausgerechnet einbild habe, die Bärbel kann es auch ein bisschen verstehen. Ah, ich bin ein rechter Depp. Ich hätte dir heute halt suchen helfen sollen, statt lang rumzureden. Und ich hätte vielleicht auch was hinlegen sollen, statt was weglegen. Ich gehe mal rauf und leg alles hin, was na. Ich bloß hinlegen kann. Nein, nichts tust, bitte, nein. Warum? Wenn die Bärbel von der Oper zurückkommt, nachher passiert gar nichts mehr. Eine Ruhe ist, gell? Ach, eine Ruhe ist aber gar nichts Lustiges. Eine Ruhe ist bloß langweilig. Komm, Pumuckl. Mach ein Gedichtel und vergiss die Geschichte. Mach ein Gedichtel und vergiss das Geschichtel, muss es heißen. Ja, recht hast. Ja, und wie muss es nachher weiter heißen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wenn schon. Aber das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Mach ein Gedichtel und vergiss das Geschichtel, weiß ich nicht. Weißt du das nicht, wenn schon? Also der Pumuckl ist ein Wichtel und nicht einmal mit dem Lichtel. Sieht ihn das dumme Nichtel. Das ist ein gutes Gedicht. Wenn ich dir ein bisschen helfe, dann lernst du das ja, schon noch. Vielleicht. Du musst dir bloß noch das Kl musst du dir ein bisschen aha. abgewöhnen, weil, weißt du, das was macht ist? Nämlich die Zunge so müde. Ja, also echte Dichter, die dichten nämlich so. Ja, wie? Mach ein Gedicht und vergiss die Geschichte. Weißt du denn nicht? Ich bin kein Wicht, sondern bei Licht ein wahres Gedicht für Onkel und Nicht. So muss ausgezeichnet, ja. Pumuckl. Ohne Kl. Verlaubter Dichter. Sagen. Ist mir jetzt auch schon gleich mehr Ärger vergangen. Sind wir wieder nett, wenn Bärbel zurückkommt. Ja, Bärbel Kl. Auch die Bärbel hatte in der Oper Zeit nachzudenken. Nicht nur in der Theaterpause, sondern auch mitten in der schönsten Musik fiel es ihr schwer aufs Herz, dass sie ihren Onkel so angefahren hatte, wo er doch so liebenswert war in seiner, wie sie glaubte, Märchenversponnenheit. Als sie das Theater verließ, nahm sie sich ebenso wie der Meister Eder und sein Pumuckl vor, wieder nett zu sein und alles wieder gut zu machen. So, da bin ich, Onkel Franz. Ah? Mal hoffentlich bist du nicht extra wegen mir aufgeregt. Ah, ich hab mir gedacht, dass wir nur ein Glas Wein miteinander trinken. Mei, du bist so lieb und ich war so kreislich. Oh ja, so schlimm ist es auch nicht. Bist mir noch böse? Nein. Weißt, ich war so nervös. Meine erste Oper. Na ja, ist schon gut, Bärbel. Na, jetzt sag mir mal, wie war's denn? Mei, toll. Ja? Die Musik und die Riesenbühne und das Bühnenbild. Aha. Also ich war wie berauscht. Ja, wie ich jung war, war ich auch oft in der Oper. Aber wenn man älter wird, da ist einem der Umstand mit den Karten und so zu groß. Und ob mein dunkler Anzug dafür noch fein genug war, das weiß ich auch nicht. Ja, leicht. Meinst du? Die Leute singen ja alles auch in die Oper. So? Von den Blutschins bis zum Abendkleid. Also, da hast du ja dann gut sehen lassen können dazwischen. Ja. Auch ohne Lidschatten, gell? Du, ich hab ihn übrigens gefunden. Da schau her, da ist er. Wo war er denn? Da, im Papierkorb. Was, im Papierkorb? Ja. Ja, wie kommt denn der da rein? Na, vielleicht hast du ihn mit irgendeinem Papierl versehentlich reingeschmissen. Also da glaube ich schon eher, dass das dein Pumuckl reingeschmissen hat. Den lassen wir aus dem Spiel. Nein, du, ich hab drüber nachgedacht. So? Den lassen wir nicht aus dem Spiel. Nicht? Weißt, wenn du schon mit ihm zusammenlebst, ja. Dann muss ich das auch anerkennen. Ja, tust du es. Das ist Demokratie. Das haben wir in der Schule gelernt. Aha, gut. Einigen wir uns auf der demokratischen Basis. Ja, und es ist nämlich nicht so, dass ich nicht noch genau wüsste, wie er ausschaut. Was? Ja. Nein. Rote Haare hat er, gell? Ja, ja. Und so klein ist er, dass er auf deiner Hand sitzen kann. Mhm, stimmt. Und dann hat er ein ganzes Leben geschaut. Ja, ja, mein Mädel, ein gutes Gedächtnis hast. Das muss man dir lassen. Ich überlege mir, ob ich nicht doch heute Nacht nur Tuben Alleskleber auf den Boden schmier. Oh. Damit ich ihn endlich einmal persönlich kennenlerne. Lieber nicht, Bärbel. Aber es werden sicher freuen, dass du ihn kennenlernen willst. Also dann, trink mal einen Schluck auf den Pumuckl. Ja, gut. Zum Wohl, Bärbel. Zum Wohl. Ihr könnt euch denken, wie gern das der Pumuckl gehört hat. Besonders da ihm die Bärbe so gut gefiel. So gut, dass, ja, dass er richtig ein wenig Herzklopfen bekam, wenn er sie länger anguckte. Das verwirrte ihn so, dass er in die Werkstatt lief und sich in seine Schaukel setzte. Oh, ob ich nicht ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen sichtbar werden sollte. Dann könnte ich mal bei der Bärbel bleiben und mal bei Meister Eder. Und die Bärbel könnte mich anschauen wie den Meister Eder. Und ich könnte zurückschauen. Es wäre eine feine Hin- und Herschauerei. Und die Bärbel würde mich anlachen. Und ich würde sie anlachen. Und ich würde ihre schönen Haare durcheinander bringen, dass sie so eine Frisur hat wie ich. Und sie würde meine Haare kämmen, dass ich so eine Frisur hätte wie sie. Ich glaube, ich werde mal schnell eine Tube Alleskleber neben ihr Bett legen. Vielleicht schmiert sie ein bisschen auf den Boden und dann kann ich mir ja immer noch überlegen, ob ich hineintapse oder nicht. Ja, das mache ich. Und halt, ich habe ja auch noch ein Stückchen Schokolade. Das lege ich neben den Alleskleber. Schnell raufschleppen, bevor die Bärbel ins Bett geht. Halt, nochmal halt. Hui, was sieht mein Auge? Ein schönes Holzkästchen, das der Meister Eder selbst gemacht hat. Es steht immer nur so rum. Das schenken wir auch gleich der Bärbel. Und was noch? Ui, ja, da liegen Zigaretten. Ob Bärbel sowas mag? Meister Eder, der mag's. Und die Bärbel, die ist ja eine Verwandelte von ihm. Also mag sie das sicher auch. Mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Oh, das ist eine große Schlepperei. So kam's, dass auf Bärbels Kopfkissen ein Stückchen Schokolade, eine Zigarette und eine Tube Alleskleber lagen, als sie zu Bett ging. Und unter der Bettdecke lag die hübsche kleine Holzkassette, die der Meister Eder zu seinem eigenen Vergnügen einmal gemacht hatte. Und dann war noch etwas unter dem Bett. Der Pumuckl. Er wartete mit Herzklopfen, ob die Bärbel etwas von dem Klebstoff auf dem Boden schmieren würde. Mei, was liegt denn da? Schokolade und Alleskleber und a Zigaretten. Mei, ist das lieb. Onkel Franz! Ja, was ist denn? Mei, ist das lieb, lass dich umarmen. Ist das nett von dir? Du bist einfach der netteste Onkel, den es auf der Welt gibt. So, und warum das plötzlich? Hast sogar durchschaut, dass ich ab und zu heimlich rauch. Was? Naja, das habe ich in deinem Alter auch getan. Aber ungesund ist, das weißt du doch. Und der Alleskleber, na? Den streiche der jetzt auf deine Nasen, damit der eigene Pumuckl an dir pappen bleibt. Untersteh dich. Ja, wie kommst denn du zu dem Papp? Ja, geht so. Du nicht so scheinheilig. Ja, ich? Aufs Kopfkissen hast man gelegt. Ah. Aber wart nur, irgendwo schmiere ich den Papp schon noch hin. Ach, so ist es. Also... Ja, der Pumuckl, der muss ja glatt in die verliebt haben, dass er sowas macht. Du, aber auf eins mache ich dich aufmerksam. Wenn's den Papp wo hinschmierst und der Pumuckl bleibt da hängen, dann musst du ihn auch mitnehmen. Ach so? Ja, er muss bei dem bleiben, der ihn zuletzt gesehen hat. Nachher überlege ich mir's noch, Onkel ja. Franz. Ich werde deinen Gesellschafter nicht wegnehmen. Ja, gute Nacht, Bärbel. Also, gute Nacht und Dankeschön. Ja, gute Nacht. Der Pumuckl wirklich von mir weggehen möchte? Zur Bärbel? Pumuckl? Pumuckl? Ah, der wird feigrad bei der Bärbel drüben sein. Ui, das Kästel. Onkel Franz, das Schmuckkästel finde ich gerade unter der Decke. Mei, ist das schön. Die feine Einlegarbeit. Das hast du selber gemacht, gell? Ja, das habe ich. Du bist einfach ein Künstler. Und dass du es mir schenkst. Also das ist wirklich ein ewiges Andenken an meinen Onkel Franz. Ja, und an die Freigebigkeit vom Pumuckl. Ja, an dich und an Pumuckl. Und weißt du, was da reinkommt? Nein. Mein Schmuck und der Tum Alleskleber. Alleskleber. Dann denke ich immer an dich und an den Pumuckl. Die Bärbel fiel ihrem Onkel Franz um den Hals. Und der Pumuckl stand unter der Tür und kratzte sich etwas nachdenklich seinen Wuschelkopf. Also ich will doch lieber bei dir bleiben und nicht in den Papp treten. Es wäre ja mal zur Abwechslung ganz lustig bei der Bärbel, aber... Was aber? Weißt du, wenn die mich mal versehentlich also so umarmen würde wie dich, dann wäre ich ja ganz bestimmt zerquetscht wie eine Fliege. Ja. Und ich finde, zerquetschte Fliegen sind nicht sehr schön. Und du, wie, du? Ja, ich auch nicht. Du auch nicht. Ja. Aber dass du einfach so mir nichts, dir nichts, meine Sachen verschenkst. Nein, Schokolade war meine Sache und Alleskleber war auch meine Sache. Und Zigaretten war meine Sache und das Kastel war auch meine Sache. War. Jetzt ist das alles Bärbels Sache. Ja, aber... Aber das Kästchen hättest du ihr doch sowieso geschenkt. Wieso? Ja, als ewiges an dich dran denken und als ewiges an mich dran denken und überhaupt bin ich jetzt vor lauter an dich, mich, Bärbel dran denken, schrecklich denkmüde geworden. So? Ja, schrecklich. Und ich werde hier bei dir schlafen, damit ich nicht doch noch versehentlich in den Alleskleber trete. Ja, das ist mir auch lieber. Bärbel nimmt das Kastel mit als Tisch. Als die Bärbel am nächsten Tag abfuhr, war der Abschied sehr herzlich. Und sie versprach fest, jetzt oft und bald schon den Onkel wieder zu besuchen. Den Onkel und den Pumuckl. Ja, und wie die Geschichte vom Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.